Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Zombies, das sind lebende Tote, die sich meist so ein bisschen träge dahinschleppen und sie sind aus unserer Popkultur eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber es war ein amerikanischer Regisseur, George Romero, der die meist blau angelaufenen Wesen mit dem starren Blick erst salonfähig machte. Romero gilt als der Begründer des neuen Horrorfilms, den er 1968 mit dem Film Die Nacht der lebenden Toten eingeleitet hat. Dieser Film hat nur $114.000 gekostet. Von der Kritik wurde er erst verschmäht, dann aber doch noch gefeiert. Und jetzt ist der legendäre Regisseur der Zombie-Filme im Alter von 77 Jahren gestorben. Und der Berliner Horrorregisseur Jörg Buttgereit, der hat ihn heute in unserer Kompressorsendung gewürdigt. Also er ist einfach so eine Art Prophet, sage ich mal jetzt ganz hochtrabend. Er hat die Ideen immer schon dann gehabt, wenn es eigentlich zu früh war. Und andere haben mehr oder weniger immer den Reibach eingefahren. Und der ist auch so ein richtig für Amerika eher untypischer Autorenfilmer gewesen. Das heißt, der hat ja seine Stoffe selbst geschrieben, wollte dann die Regie machen, die schneiden. Das ist in Amerika auch nicht üblich. Da ist man als Regisseur ein Bilderlieferant, ein Auftragsregisseur. Und diese romantische Vorstellung eines Autorenfilmers, die passt einfach auch nicht so in den Hollywood-Mainstream. Jörg Buttgereit, und der sagt ja, ein Horrorregisseur sozusagen als Prophet und als Autorenfilmer, das sind ja ziemlich steile Thesen, über die ich jetzt mit Anke Lewecke, unserer Filmkritikerin, sprechen möchte. Erinnern Sie sich eigentlich noch genau, wann Sie den ersten Zombie-Film so gruselig gesehen haben? Ja klar, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war Dawn of the Dead 1978, der zweite George Romero-Zombie-Film. Und diesem Film eilte so ein gewisser Ruf voraus, weil er hat einfach so eine Debatte über die Darstellung von Gewalt hervorgebracht. Der hat es sogar damit bis in die Hauptnachrichten gebracht. Und da sind wir natürlich alle sehr hellhörig geworden. Und wir waren ja da Ende der 70er Jahre in der Oberstufe eher so mit der Nouvelle Vague sozialisiert, mit dem neuen deutschen Film. Aber natürlich hat uns das dann auch interessiert. Was ist das mit der Gewalt? Und ich weiß noch genau, wir haben dann die Schule nachmittags blau gemacht, den Sportunterricht. Einer von uns hatte schon ein Auto. Wir sind nach Düsseldorf ins Bahnhofskino gefahren. Das war ja sowieso ein legendärer Ort. Da liefen die Bruce Lee-Filme. Und da haben wir dann diesen Film gesehen. Und das war wirklich eine eindrückliche Erfahrung, weil ich zum ersten Mal ja physisch nachvollziehen konnte, dass ein Horrorfilm nicht nur Angst und Schrecken verbreiten kann, sondern dass er auch richtig viel zu erzählen hat über Amerika. Und das finden Sie heute als Filmkritikerin, wenn Sie drauf gucken, was würden Sie sagen, war wirklich so das Beeindruckende daran? Ja, das war einfach so, dass der Film wirklich mit meinen unbewussten Ängsten gespielt hat. Also Ende der 70er Jahre ging es ja viel auch um die Städte, dass die Städte immer gewalttätiger werden, dass die Zivilisation zusammenbricht. Da gab es ja auch viel Horrornachrichten um New York. Und genau in so eine Situation wirft uns dieser Film hinein. Die Städte sind unkontrolliert. Da gibt es auf einmal diese Zombies. Man weiß nicht, was passiert. Und dann war es gleichzeitig das Massenmedium Fernsehen. Das bricht dann auch zusammen. Und mit diesem Massenmedium Fernsehen haben wir keine Bilder mehr von uns und keine Erzählung. Und dann geht die Erzählung aber weiter und diese Erzählung geht dann in eine Shopping Mall über. Und das ist ja der dekadente Ort des Konsums gewesen, den es gar nicht in Westeuropa gab. Und da verziehen sich dann die vier Überlebenden hin. Das ist ihre Trutzburg. Das fand ich schon einfach mal eine ganz dekadente Überlegung und auch eine schaurige Vorstellung. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Zombies da auch immer alle wieder zurückkehren. Das sind ja so degenerierte Feierabendmenschen, die dann einfach um diese Shopping Mall immer rumkreisen, weil ja so, das ist so ein dumpfes Gefühl. Und wenn ich heute in eine Shopping Mall gehe, muss ich auch immer noch an diese Dumpfheit denken und frage mich, bin ich jetzt hier auch ein Zombie? Was mache ich eigentlich hier? Aber es ist ja offenbar nicht nur dumpf und Trash, was eben mit Zombies verbunden wird, sondern es gibt ja auch richtige Wissenschaftler, seriöse Feuilletonisten, die sich damit auseinandersetzen. Wie kommt das? Wie erklären Sie sich das? Naja, 1968 hat Romero seinen ersten Zombie-Film gedreht. Und das war eine ganz interessante Zeit in der amerikanischen Filmindustrie. Das war eine Zeit des Umbruchs. Das Fernsehen wurde immer stärker. So die alten Hollywood-Filme sind liefen nicht mehr so gut. Und gleichzeitig war es eben der Vietnamkrieg, die Studentenrevolution. Die Afroamerikaner haben für ihre Rechte gekämpft. Und das sollte natürlich auf einmal alles auch zu Kinoerzählung werden. Es hat dann eine Wachablösung stattgefunden in Hollywood. Martin Scorsese kam, aus Helden wurden Antihelden, aus dem Western der Anti-Western. Und gleichzeitig hat sich dieses Horrorgenre gegründet, also dieser Splatter-Film, da gibt es ja auch noch Wes Craven und John Carpenter. Und das Interessante ist, dass diese Regisseure, auch George Romero, die waren ja auch alle im Vietnamkrieg. Und das, was sie da gesehen haben, diese Bilder der Gewalt, haben sie auch wieder in ihren Horrorfilmen quasi verarbeitet. Also man könnte auch sagen, dass diese Horrorfilme eine Sublimierung dieser Kriegsbilder waren. Also die haben immer diese ganzen Filme auch einen Nachhall aus der Gegenwart von damals gehabt. Also durchaus auch ein politisches Anliegen, was George Romero da offenbar hatte. Ja, das ist ja auch vielleicht ganz interessant gewesen, dass es auf einmal keine Monster mehr gab, sondern eben diese, wie ich schon eben gesagt habe, diese degenerierten, abgespaltenen Ichs. Also man konnte sich ja auch ein bisschen noch mit denen identifizieren. Also es waren ja am Anfang auch noch so Menschen, die waren so ein bisschen nur angeknabbert, nur so ein bisschen blau. Und das ist vielleicht das Interessante gewesen. Und gleichzeitig kann man an den beiden ersten Zombie-Filmen auch so die Wagenburg-Mentalität der Amerikaner ganz gut studieren. Also damals ist man ja ganz früher in den Wilden Westen gezogen, hat die Wagenburg gebildet gegen die Indianer, also gegen die Ureinwohner. Jetzt versuchte man das in den beiden Filmen auch wieder. Aber die Gemeinschaft ist eigentlich brüchig geworden. Also in dem ersten Film von 1968, Nacht der lebenden Toten, ist ja dann ein Schwarzer mit dabei. Und da geht es auch um die Rassismusdebatte und da geht es auch um ein ganz wichtiges Bild, was damals Schlagzeilen gemacht hat, wo ein unbewaffneter Student erschossen wurde und dieses Bild wird dann von dem Film auch wieder zitiert, also da kommt die ganze Rassismusdebatte mit rein. Naja, und wenn man im Gründungsmythos ist, ich meine, in einer Shopping Mall kann man eigentlich eine Nation nicht mehr neu gründen. Also es ist alles so, der ganze Ausverkauf, diese ganze Gewaltdebatte von Amerika damals, das ist alles in diesen Filmen drin und dadurch funktionieren die auch heute noch, weil die wirklich einen Teil amerikanischer Geschichte festhalten. Und gibt es denn eigentlich da heute noch quasi so Ausläufer davon? Hat das was nach sich gezogen? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, jetzt haben wir eine der erfolgreichsten Serien, ist ja The Walking Dead. Aber das ist alles nicht mehr so, ja, so komplex. Also es sind einfach nur noch so einzelne Zitate. Also bei Walking Dead geht es ja eigentlich nur noch darum, wie die Gemeinschaft sich gegenseitig zerfleischt und gar nicht mehr um die Zombies selbst. Und deshalb wollte eben George Romero auch nie Walking Dead inszenieren, weil die Zombies gar keine Symbolträger mehr sind, keine Metaphern. Deshalb hat er die Hände davon gelassen. Also man kann nach Romero sagen, ist alles weniger radikal, weniger konsequent gewesen. Also Zeit mal wieder die alten George Romero Zombie-Filme anzugucken. Gucken. Vielen Dank, Anke Lewicke, für dieses Gespräch.